Kundgabe 6038. Empfangen am 30.08.1954. Neuoffenbarungen, Begründung, Bibel. Eine große Gefahr ist es, wenn mein Wort falsch ausgelegt wird, wenn der Sinn meines Wortes verdreht wird und dann auf dieser verkehrten Auslegung wieder aufgebaut wird. Denn dann hat mein Gegner leicht Zutritt, indem er die Gedanken der Menschen nun erst recht verwirrt und sie stets weiter von der Wahrheit entfernt. Niemals wird es einem Menschen möglich sein, aus der Schrift ein Wort anzuführen, das beweiset, dass der Vater nimmermehr seine Kinder ansprechen werde, weil er seinen Willen schon durch die Schrift kundgetan habe. Es gibt kein Wort, das den Menschen das Recht geben könnte, erneute Liebeworte Gottes zu leugnen. Es gibt kein Wort, auf das sich die Gegner meiner Neuoffenbarungen stützen können, denn niemals hätte ich ein solches Wort gesprochen, weil ich allein es weiß, dass meine Geschöpfe auf Erden immer wieder meine Ansprache benötigen, um das Ziel zu erreichen, meine Kinder zu werden. Meine Ansprache ist wohl sehr verschieden und darum braucht nicht ein jeder Mensch, meine Stimme direkt zu vernehmen. Doch wenn ich die Menschen nicht immer wieder ansprechen würde, dann erreichten wahrlich nur wenige ihr Ziel. Denn ohne das Wirken meines Geistes wären die Menschen nicht fähig, recht zu denken, die Wahrheit vom Irrtum zu trennen und auch die Schrift recht zu verstehen. Also spreche ich die Menschen auch dann an, wenn ich sie recht denken lehre und ihren Empfindungen das rechte Ziel setze. Doch was ein von meinem Geist gelenkter Mensch denkt, das wird er auch aussprechen können. Und eine solche Aussprache durch eines Menschen Mund ist nun ebenfalls eine Offenbarung meinerseits. Denn es ist dann mein Wort, das mein Geist dem Menschen vermittelt hat. Denn ich will zu den Menschen sprechen. Und stellt sich nun ein Mensch willig mir zur Verfügung, indem er mein Wort den Menschen verkünden will, dann ertönet also mein Wort durch dieses Menschen Mund. Jeder rechte Verkünder meines Wortes gibt mir die Möglichkeit, mich neu zu offenbaren. Und ebenso kann ich mein Wort ertönen lassen, wenn jemand willig ist, mich anzuhören, wenn ein Mensch nach innen lauscht und von mir angesprochen zu werden wünscht. Wird ein liebender Vater stumm bleiben, wenn sein Kind ihn zu hören begehrt? Setzt meine Liebe sich Grenzen? Bin ich nicht ein Herr von unbegrenztem Reichtum, den ich ständig auszuteilen bereit bin? Wollet ihr Menschen mir Grenzen setzen oder mir verwehren zu reden, wann und zu wem ich will? Wenn ihr daran glaubet, dass ich euch gegenwärtig sein kann, dann müsstet ihr auch glauben, dass ich mich kundgebe, wenn ich euch gegenwärtig bin, und dennoch wollet ihr streiten, dass ich rede zu den Menschen, die mich hören wollen. Ich habe euch aber meine Gegenwart verheißen mit den Worten, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und worüber werdet ihr dann reden? Werdet ihr weltliche Reden führen? Nein, ihr werdet mich zum Inhalt eurer Gespräche machen. Ihr werdet gute Reden führen, ihr werdet reden, was ich euch in den Mund lege. Denn ich selbst werde sprechen durch euch, auf dass ihr meine Gegenwart erkennet. Und so werde ich selbst sein überall, wo sich die Menschen vereinigen, um mein Wort zu hören. Überall, wo man mich reden lässet, überall, wo mein Geist wirken kann. Und es wird stets das gleiche Wort sein, das ihr Menschen empfanget, da ihr mich zu hören begehret. Ich weiß es, wie nötig die Menschen meine Ansprache brauchen. Und ich werde daher auch niemals aufhören, mein Wort euch zuzuleiten. Und ich werde die Menschen aufklären über Irrtum und falsche Auslegung der Schrift. Ich werde mein reines Evangelium diesen selbst vermitteln, die sich mir öffnen im Willen, mir und den Mitmenschen damit zu dienen. Denn jeden guten Willen und jedes Verlangen nach der Wahrheit segne ich. Und mein Segen besteht darin, dass ich selbst zu ihnen spreche, wie ich einst zu meinen Jüngern sprach, und dass ich allen denen, die mich zu hören vermögen, den Auftrag gebe, mein reines Evangelium zu verbreiten, denn ich spreche durch jene zu allen, die mich hören wollen. Amen.